Galilei hat die Republik Venedig mit dem Florentiner Hof vertauscht. Seine Entdeckungen durch das Fernrohr stoßen in der dortigen Gelehrtenwelt auf Unglauben. Seid ihr glücklich in diesem gepriesenen Florenz hin? Hört das Buckeln und Speicherlecken nicht mehr auf? Die ganze Stadt zieht an diesem Rohr vorbei. Ich kann an den Fußboden aufwischen. Und nichts wird es helfen. Wenn man was dran wäre an diesen Entdeckungen, dann würden das doch die geistlichen Herren am ehesten wissen. Und die große Besichtigung heute wird eine Blamage, dass ich morgen wieder nicht dem Milchmann ins Gesicht schauen kann. Ich wusste ja, was ich sagte, als ich ihm riet, den Herren zuerst ein gutes Abendessen vorzusetzen, bevor sie über sein Rohr gehen. Aber er, ich habe etwas anderes für sie. Da ist ja schon ein großer Zorn. Alles in schönster Ordnung. Eure Hoheit, ich bin glücklich, in eurer Gegenwart die Herren eurer Universität mit den Neuerungen bekannt machen zu dürfen. Wie eure Hoheit zweifellos wissen, sind wir Astronomen seit einiger Zeit mit unseren Berechnungen in große Schwierigkeiten gekommen. Wir benutzen dafür ein sehr altes System, das sich in Übereinstimmung mit der Philosophie, aber leider nicht mit den Fakten zu befinden scheint. Nach diesem alten System, dem Ptolemäischen, werden die Bewegungen der Gestirne als äußerst verwickelt angenommen. Und wir sind nicht in der Lage, die Stellungen der Gestirne richtig vorauszuberechnen. Wir finden sie nicht an den Orten, wo sie eigentlich sein müssten. Dazu kommen solche Gestirnbewegungen, für welche das ptolemäische System überhaupt keine Erklärung hat. Bewegungen dieser Art scheinen mir einige von mir neu entdeckte kleine Sterne um den Planeten Jupiter zu vollführen. Ist es den Herren angenehm, mit einer Besichtigung der Jupiter-Trabanten zu beginnen? Der Medicean Gestirne? Bitte sich hier zu setzen. Herr Galilei, bevor wir Ihr berühmtes Rohr applizieren, möchten wir um das Vergnügen eines Disputs bitten. Thema: Können solche Planeten existieren? Eines formalen Disputs. Ich dachte mir, Sie sehen durch das Fernrohr und überzeugen sich. Gewiss, gewiss. Es ist Ihnen natürlich bekannt, dass nach der Ansicht der Alten Sterne nicht möglich sind, die um einen anderen Mittelpunkt als die Erde kreisen. Noch solche Sterne, die im Himmel keine Stütze haben. Und ganz absehend von der Möglichkeit solcher Sterne, die der Mathematiker zu bezweifeln scheint, möchte ich in aller Bescheidenheit als Philosoph die Frage aufwerfen, sind solche Sterne nötig? Aristoteles Divini Universum. Sollten wir nicht in der Umgangssprache fortfahren? Mein Kollege, Herr Fedazzoli, versteht Latein nicht. Nein. Ist es von Wichtigkeit, dass er uns versteht? Ja. Ich dachte, er ist Ihr Linsenschleifer. Herr Fedazzoli ist ein Linsenschleifer und ein Gelehrter. Wenn Herr Fedazzoni darauf besteht... Ich bestehe darauf. Das Argument wird an Glanz verlieren, aber es ist Ihr Haus. Das Weltbild des göttlichen Aristoteles mit seinen mystisch musizierenden Sphären und kristallenen Gewölben und den Kreisläufen seiner Himmelskörper und dem schiefen Winkel der Sonnenbahn und den Geheimnissen der Satellitentafeln ist ein Gebäude von solcher Ordnung und Schönheit, dass wir wohl zögern sollten, diese Harmonie zu stören. Wie, wenn Eure Hoheit die sowohl unmöglichen als auch unnötigen Sterne nun durch dieses Fernrohr wahrnehmen würden? Man könnte versucht sein zu antworten, dass Ihr Rohr etwas zeigend, was nicht sein kann, ein nicht sehr verlässliches Rohr sein müsste. Was meinen Sie? Es wäre doch viel förderlicher, Herr Galilei, wenn Sie uns die Gründe nennen, die Sie zu der Annahme bewegen, dass in der höchsten Sphäre des unveränderlichen Himmels Gestirne freischwebend in Bewegung sein können. Gründe, Herr Galilei, Gründe. Die Gründe? Wenn ein Blick auf die Gestirne selber und meine Notierungen das Phänomen zeigen? Man könnte fast versucht sein zu sagen, das, was in Ihrem Rohr ist und was am Himmel ist, zweierlei sein mag. Das ist nicht höflicher auszudrücken. Sie denken, wir malten die medizinischen Sterne auf die Linse? Sie werfen mir Betrug vor? Aber wie könnten wir das in Anwesenheit seiner Hoheit? Ist etwas nicht in Ordnung mit meinen Sternen? Es ist alles in Ordnung mit den Sternen eurer Hoheit. Die Herren fragen sich nur, ob sie auch wirklich da sind. Werden die Herren nun also durchschauen? Eure Hoheit, meine Herren, darf ich daran erinnern, dass der Staatsball in 3/4 Stunden beginnt? Warum einen Eiertanz aufführen? Früher oder später wird Herr Galilei sich doch noch mit den Tatsachen befreunden müssen. Seine Jupiterplaneten wird die Sphärenschale durchstoßen. Das ist ganz einfach. Eure Hoheit, mein verehrter Kollege und ich stützen uns auf die Autorität keines Geringeren als des göttlichen Aristoteles selber. Meine Herren, der Glaube an die Autorität des Aristoteles ist eine Sache, Fakten, die mit Händen zu greifen sind, eine andere. Sie sagen, nach dem Aristoteles gibt es dort oben Kristallschalen. Und so können gewisse Bewegungen nicht stattfinden, weil die Gestirne die Schalen durchstoßen müssten. Aber wie, wenn Sie diese Bewegungen konstatieren könnten? Vielleicht sagt Ihnen das, dass es diese Kristallschalen gar nicht gibt. Meine Herren, ich ersuche Sie in aller Demut, Ihren Augen zu trauen. Lieber Galilei, ich pflege mitunter, so altmodisch es Ihnen erscheinen mag, den Aristoteles zu lesen. Und ich kann Sie dessen versichern, dass ich da meinen Augen traue. Ich bin es gewohnt, die Herren aller Fakultäten Fakten gegenüber die Augen schließen zu sehen. Ich zeige meine Notierungen. Ich stelle mein Fernrohr zur Verfügung, dass man sich überzeugen kann. Und man zitiert Aristoteles. Der hatte kein Fernrohr! Eure Hoheit, meine Damen und Herren, ich frage mich, wohin dies führen soll. Eure Hoheit, in diesen Nächten werden über ganz Italien Fernrohre auf den Himmel gerichtet. Die Monde des Jupiter wurden nie gesehen. Und es gibt sie doch. Es sind nicht die Bewegungen einiger entfernter Gestirne, die Italien aufhorchen machen, sondern die Kunde, dass für unerschütterlich angesehene Lehren ins Wanken gekommen sind. Und jedermann weiß, dass es deren zu viele gibt. Meine Herren, lassen Sie uns nicht erschütterte Lehren verteidigen. Eure Hoheit, mein Werk in dem großen Arsenal von Venedig brachte mich täglich zusammen mit Zeichnern, Bauleuten und Instrumentenmachern. Diese Leute haben mich manchen neuen Weg gelehrt. Unbelesen, verlassen Sie sich auf das Zeugnis Ihrer 5 Sinne. Furchtlos zumeist, wohin dies Zeugnis Sie führen wird. Sehr ähnlich unseren Seeleuten, die vor 100 Jahren unsere Küsten verließen, ohne zu wissen, was für andere Küsten sie erreichen würden. Wenn überhaupt welche. Es scheint, dass man heute, um die hohe Neugierde zu finden, die den wahren Ruhm des alten Griechenland ausmachte, sich in die Schiffswerften begeben muss. Nach allem, was wir hier gehört haben, zweifle ich nicht länger, dass Herr Galilei in den Schiffswerften Bewunderer findet. Eure Hoheit, zu meiner Bestürzung stelle ich fest, dass sich die außerordentlich belehrende Unterhaltung ein wenig ausgedehnt hat. Seine Hoheit muss vor dem Hofball noch etwas ruhen. Aber die Herren brauchten nur das Instrument zu sehen. Ihre Hoheit wird nicht versäumen, über ihre Behauptungen die Meinung unseres größten lebenden Astronomen einzuholen. Herrn Pater Christopher Clavius, Hauptastronom am päpstlichen Kollegium in Rom. Das hat die Welt nicht oft